Uli Christen, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 12. Der Marshall poltert in den Kiosk mit der Lotto-Werbung in der Auslage. Da steht eine Packung Marlboro, reißt diese noch am Tresen stehend auf, verteilt Zellophan, Merbe, Inlet und Silberpapier über die Auslage der Tagespresse, ignoriert das Feuerzeug des Verkäufers vorsätzlich, steckt den ersten Glimmstängel zwischen die Zähne, tritt ins Pfarreie, fingert das Zippo aus der Weste, lehnt sich mit dem Ellbogen in den ausladenden Spiegelaufbau des Pickup, verschränkt die Beine, zündet, zieht, genießt, als es ganz leicht nur zu tröpfeln beginnt. Nun, schlechtes Wetter gibt es nicht, allenfalls schlechte Kleidung. Und nicht von ungefähr hat die Hutkrempe des Stetson einen Durchmesser, dass selbst ein monsunartiger Wolkenbruch dem gleichmäßigen Glimmen der Matthewschen Zigaretten keinen Abbruch tun kann. Und der Marshall raucht infolgedessen, raucht unbeirrt, ignoriert die Wassertropfen auf seinen nackten Unterarmen, ignoriert das klammer werdende Hemd, die immer schwerer werdende Weste, die Jeans, die den Regen gierig aufzusaugen scheint, bis der Pflicht Genüge getan ist und die Kippe dann doch den Wasserfluten im Rinnstein überantwortet wird, sich langsam auflöst und als Zentrum eines Strudels im nächsten Gully verschwindet. Auch der Beamte setzt sich in Bewegung. Gemessenen Schrittes überquert er die Straße, den Gehsteig, zögert am Klingelschild. Was, wenn es Shaolin Sandra gelungen ist, unter Einsatz fernöstlicher Trance-Techniken, Hypnose oder sonstigem Schnickschnack, an den der Marshall nicht glaubt, bei den Zeuginnen doch noch eine Erinnerung an die tatsächlichen Ereignisse bei der Entdeckung des Toten zu wecken? Was, wenn die Zeremonie zur Wiederbeschaffung verwertbarer Zeugenaussagen gerade in der heißen, kritischen Phase steckt und wenn dann die Türglocke läutet, weil er, Marshall Matthew, nein, das riskiert er nicht. Da raucht er lieber noch eine, das ist weniger gefährlich. Und im Hauseingang ist es trocken und kommt Zeit, kommt Rat. Nun, mit dem Rat kommt sie nicht die Lösung, vielmehr mit einem Hacken-Porsche im Schlepptau. Gegen den stärker werdenden Regen geschützt durch einen Plastik-Regenmantel, der so durchsichtig ist, dass man ihn gar nicht sehen könnte, wären da nicht die Wasserfäden, die an ihm zu Boden rinnen und das schäbige Hauskleid darunter mit einem frechen, futuristischen Muster überziehen. Ein altes Mütterchen. Eine Ameise gleich scheint sie ein Vielfaches ihres kaum mehr existenten Körpergewichts in dem Rollkoffer hinter sich herzuschleppen, ist von dieser Aufgabe so beansprucht, dass sie den Marshall erst bemerkt, als er ihr unbeabsichtigt durch sein pures Vorhandensein den Zugang zum Schlüsselloch versperrt. Mordkommission, ich muss mal rein ins Haus dienstlich, knurrt Matthew und zückt seinen Dienstausweis. Die Lösung umklammert das Handgelenk des Ermittlungsbeamten, als ob es der letzte Strohhalm vor der Sintflut wäre, unterzieht die Legitimation einer eingehenden, umfassenden Prüfung. Reißt dabei nicht nur die Augen, sondern auch den Mund immer weiter auf, sodass der Marshall schon einen 3D-Scan durch den ganzen Verdauungskanal befürchtet. »Ach so«, kreischt sie dann, »Polizei«, ergänzt, »sie habe schon gehört«, von dem Massaker bei der ABM. Der Marshall will schon widersprechen, will aufklären. Ein Toter sei doch kein Massaker. Tragisch, ja, eine Tragödie, für den Betroffenen zweifelsohne. Aber ein Massaker, das seien mindestens zwei, drei, viele, mindestens viele Tote. Und dazu kommt er nicht. Denn das Mütterchen fährt fort in einem Tonfall, als erzähle sie einen Schwank aus ihrer wilden Jugend, was so abwegig gar nicht ist, bei einem gewissen Adolf habe es das nicht gegeben. Natürlich meinte sie das Massaker und nicht die ABM. Soziale Arbeit habe es damals auch gegeben. Das habe nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geheißen, sondern Reichsarbeitsdienst. Aber umgekommen sei dabei keiner. Das solle man ihr glauben, sie sei dabei gewesen. Oder vielmehr ihr Kasimir sei dabei gewesen. Und wie der dabei gewesen sei, das könne man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit welcher Begeisterung die jungen Männer, Spaten über der Schulter, völkisches Liedgut auf den Lippen ausgezogen seien, die Sakralbauten des 20. Jahrhunderts zu errichten. Nicht gebaut für einen Tag, nicht gebaut für ein Jahr, nicht gebaut für 100 Jahre, gebaut für die Ewigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Das könne man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber so sei das damals gewesen. Ja, ja, die Dome des 20. Jahrhunderts. Ein Spleen von dem gewissen Adolf, ein Autobahnnetz gezogen über das ganze Reich, während der Porsche-Ferdl schon am Skarabäus bastelt, für die spirituelle Reise des Individuums, sehr sakral. Vor dem Krieg sei nichts mehr daraus geworden, wie auch. Aber dann hat der prophetische Weitsicht bewiesen, der gewisse Adolf. Lichtorgelkonzerte, allgegenwärtige Stroposkop-Präludium der Aufblendlichter eines Herrenvolks auf der Überholspur, Krönungsmesse des Übermenschen, Machtanspruch gemessen in Pferdestärken unter dem Arsch, Blitzkrieg von 0 auf 100 in Sekundenbruchteilen. Aber führt das Autobahnkreuz zwangsläufig über das Eiserne zu dem aus Birkenholz? Musste die Autoritätsgläubigkeit zum eisernen Kanzler führen und nach Birkenau? Was denn aus Kasimir, dem lustigen Spatenstecher geworden sei, will er wissen, der Marschall? Im Krieg geblieben, ist die Antwort. Vermisst, nach Stalingrad. Mit dem Handrücken wischt sie sich über die Augen, die lange schon vertrocknet sind, wie auch der übrige Körper des Weibleins. Eine Geste, hohl, inhaltsleer, ein Aktenzeichen mumifizierten Schmerzes, Relikt einer fernen Zeit, auf die lange Bank geschobenes Dokument gelebten Lebens. Na, dann gab es damals doch Tote und das nicht zu knapp, wendet er ein der Marschall. No, das war etwas anderes, das war doch im Krieg, wird er kurzerhand berichtigt und mit den Worten, tu er mal was Vernünftiges, trage meine Tasche, zwangsverpflichtet.